Wunderbare Opa, dieser Faust. Liebst du mich? Ja. Heute Faust und morgen Abend in den Süden. Als ich nach den Fahrkarten anstand, brach mir der heiße Schweiß aus und ich begriff, dass das Leben herrlich ist. Ich bin so glücklich, Eva. Oh. Anja, man kann doch wenigstens, ich meine, anklopfen. Adam Nikolajewitsch, ich dachte, Sie wären in der Küche. In der Küche? Wenn die Oper den Faust überträgt? Aber Sie haben ja recht. Anna Timofejewna, gerade in der Küche sollte ich jetzt sein. Ich wollte doch meine gelben Schuhe putzen. Eva Artemjewna, gut sieht er aus. Ingenieur ist er und Kommunist. Man könnte neidisch werden. Am Ende bin ich wohl wirklich glücklich, Anja Dotschka. Obwohl, was der Teufel. Warum heiraten Sie eigentlich nicht, wenn es Sie schon so juckt? Immer gerate ich an Schufte, Eva Artemjewna. Alle ziehen an Gewinn, nur für mich fällt immer irgend so ein Trostpreis ab. Gerade wie bei der Lotterie. Und saufen tut er auch noch, der Hundesohn. Er säuft? Sitzt in Unterhosen herum mit einem blauen Kneifer, liest den Grafen von Monte Cristo und säuft mit Kubik. Etwas flegelhaft ist das schon, aber ganz originell. Ein Bandit mit einer Ziehharmonika. Was ist daran originell? Nein, ich lasse mich nicht registrieren. Letzte Woche hat er den Bürokraten aus Nummer 10 verhauen. Und deshalb hat man ihn aus der Gewerkschaft geworfen. Und die Baranova hat er betrogen und man hat ihn gezwungen, ihr Alimente zu zahlen. Das ist doch kein Leben. Na, allerdings. Also muss ich mich wohl korrigieren. Es scheint tatsächlich, dass ich glücklich bin. Dafür ist der Ragan unglücklich. Weiß er es? Ich hab's ihm gesagt. Das ist eine Sauerei, Anja. Wieso denn? Erfahren hätte er es doch. Fragt mich heute, kommt Eva denn abends zu Adam? Sag ich, sie kommt und bleibt. Er, sie bleibt? Sicher, sag ich, eben heute haben sie sich registrieren lassen. Nein! Ja! Aha, sehen Sie, jetzt sind sie rot geworden. Unser ganzes Wohnkollektiv haben sie verführt. Unsinn, wen soll ich denn verführt haben? Das werden Sie schon noch sehen. Bald wird auch Ponchik hier auftauchen. Ebenfalls verliebt. Süden. Nicht eine Minute länger hier. Nicht eine Minute länger als nötig. Morgen Abend im weichen Waggon. Und keine Rede mehr von irgendwelchen Ponschiks. Dieses verdammte Radio. Dieser ewige Faust. Wer soll das aushalten? Gefällt dir mein Zimmer? Ja, schon. Doch, warte, gleich kommt Anja wieder hereingerannt. Niemand kommt. Parasit! Parasit! Los, gib's ihm! Unverschämter Parasit! Bonjour! Verzeihen Sie, bitte, wenn ich Ihr Fensterbrett benutze, um mich zu retten. Ja, durchs Fenster ist er! Was ist los? Entschuldigen Sie aber, ich werde von betrunkenen Flegeln verfolgt. Bürger! Habt ihr gehört, wir sollen Flegel sein? Was? Wer ist hier der Flegel? Ich hau dir gleich eins auf die Ohren, dann wirst du schon sehen, wer hier der Flegel ist. Mein Apparat, um Gottes Willen, er zerschlägt mein Apparat. Auf. Augenblick, scheren Sie sich aus meinem Zimmer. Raus aus dem Zimmer. Adam, ruf sofort die Polizei. Ja, dein Hut auf, was? Einen Hut? Sachar, schon wieder? Nichts für ungut, Anja. Man hat mich beleidigt. Die Polizei wollt ihr also bemühen, abends noch. Gewerkschaftsmitglieder, allesamt, was? Geh, Sachar. Geh ja schon. Was, Jenka? Guter Freund. Und du, Kubik, meine getreuen Sekundanten, stellt euch an den Haupteingang. Hier verlässt gleich ein feiner Pinkel in einem fliederfarbenen Jackett die Wohnung. Ein Alkoholiker und Fotograf. Ich werde mich mit ihm duellieren. Ihnen aber, ausländischer Graf, rate ich, nicht aus dem Haus zu gehen. Richte dir doch eine Koje hier in der Wohnung ein und melde dich bei uns auf dem Einwohnerabend. Bis bald. Ach, du lieber Himmel, du lieber Himmel. Eins bedauere ich ja, dass die sowjetische Regierung bei dieser Szene nicht anwesend war. Da hätte ich ihr zeigen können, mit welchem Menschenmaterial sie sich anschickt, ihre klassenlose Gesellschaft aufzubauen. Markisow! Ich bring dich wegen groben Unfugs hinter Gitter! Was für ein Blödsinn. Ich? Alkoholiker? Ich? Überhaupt nichts Alkoholisches rühre ich an. Das versichere ich Ihnen. Zugegeben, ich rauche sehr viel. Beruhigen Sie sich. Beruhigen Sie sich doch. Das ist einfach ein ungehobelter Klotz. Ich bin ganz ruhig. Eines nur beunruhigt mich, dass ich Ihnen Ungelegenheiten bereite. Wie lange werde ich denn nun tatsächlich hier belagert sein? Keine Sorge, die verziehen sich schnell. Im äußersten Fall wird man Maßnahmen ergreifen müssen. Haben Sie vielleicht ein wenig das, wie heißt das, Wasser? Ja. Bitte. Erlauben Sie, dass ich mich vorstelle. Mein Name ist Alexander Ippolitowitsch. Aber den Familiennamen habe ich vergessen. Sie haben Ihren Familiennamen vergessen? Ach Gott, ist das nicht schrecklich? Wie zum Teufel war er noch? Ein bekannter Name. Zyambrum, Phenyl, Diclopresin, auf R. Jefrosimov, ja, so lautet er, mein Familienname, Jefrosimov. So. Sind Sie etwa... Ja, eben. Ein Schluck Wodka, ne? Schade. Ich bin, kurz gesagt... Professor der Chemie und Akademiemitglied Jefrosimov. Sie haben doch nichts dagegen? Sehr erfreut. Und Sie? Zu wem bin ich da durchs Fenster geraten? Adam Krasowski. Sie sind Kommunist? Ja. Sehr gut. Und Sie? Ich bin Eva Wojkiewicz. Kommunistin? Nein, parteilos. Sehr, sehr gut. Erlauben Sie, wie nannten Sie sich noch? Eva. Das kann nicht sein. Warum? Und Sie? Das ist mein Mann. Wir haben heute geheiratet. Nun ja, Adam und Eva. Aha, das habe ich gleich bemerkt. Und da sagen Sie, ich sei verrückt. Das hat niemand gesagt. Ich sehe, dass Sie das denken. Aber nein, beunruhigen Sie sich nicht. Ich bin normal. Mein Anblick ist in der Tat, dessen bin ich mir bewusst. Als ich durch die Stadt ging, da haben diese, diese Kleinen, sie gehen in die Schule. Kinder? Jungen, eben die, haben gepfiffen und diese, sie heißen, die mit dem rötlichen Fell. Hunde? Ja, sie haben sich auf mich gestürzt und an den Ecken, diese Polizisten haben mich schief angesehen. Das ist meine ganze Erscheinung. Möglicherweise bin ich auch im Zickzack gelaufen. In Ihr Haus bin ich nur geraten, weil ich Professor Busloff einen Besuch abstatten wollte. Aber er ist nicht zu Hause. Er ist in die Oper gegangen. Faust. Erlauben Sie mir, dass ich mich ein wenig ausruhe? Ich bin ganz abgehetzt. Bitte, bitte. Warten Sie doch bei uns auf Busloff. Wir werden auch gleich etwas essen. Ich danke Ihnen. Sie sind einfach bezaubernd. Ist das eigentlich ein Fotoapparat, was Sie da haben? Nein, doch. Ja, natürlich, ein Fotoapparat. Und wissen Sie, wo mich das Schicksal nun einmal zu Ihnen geführt hat, erlauben Sie mir, Sie zu fotografieren. Ich, ehrlich gesagt... Ich weiß nicht. Setzen Sie sich. Sagen Sie, Eva, lieben Sie das Leben? Ich liebe das Leben. Sehr. Alle Achtung, Donnerwetter, prächtig. Ihre Frau hat einen guten Charakter. Meines Erachtens sogar einen wundervollen. Ausgezeichnet. Fotografieren, fotografieren. Sie möge leben. Zum Henker mit ihm. Ich will mich nicht aufnehmen lassen. Er ist verrückt. Lass doch. Er ist einfach ein Original wie alle Chemiker. Adam, nun komm doch bitte endlich. Bürger, bleibt unten. Ich guck mal durchs Fenster, was der Kerl macht. Ist es erlaubt? Achtung! Was für ein Licht! Ich sehe nichts mehr. Was ist das? Ich bin ganz geblendet. Plötzlich wird es hell. Sieh mal an, Magnesium. Adam, darf man eintreten? Aber sicher. Komm nur herein, Pavel. Sei gegrüßt, Alter. Ah. Eva ist auch hier. Man hat sich fotografieren lassen zu zweit. Sieh mal eine an. So ist das also. Ja, jetzt ich. Ich bringe mich nur noch ein bisschen in Ordnung. Sie geben uns doch ein Bild. Oh, naturgemäß. Naturgemäß. Nur nicht gleich, sondern ein wenig später. Was für ein seltsamer Apparat. Ausländisches Fabrikat? Das erste Mal, dass ich sowas sehe. Warum heult der Hund? Sie beschäftigen sich womit, Eva? Artemjewna. Ich lerne Fremdsprachen. Und Sie, Adam? Nikolajewitsch. Ich bin Ingenieur. Nennen Sie mir irgendeine einfache Formel. Nun, zum Beispiel die Formel für Chloroform. Chloroform? Eva, weißt du nicht die Formel für Chloroform? Nein, habe ich auch noch nie gewusst. Sehen Sie, ich bin Brückenspezialist. Ah, dann machen Sie doch einfach dummes Zeug. 2 Jahre verwenden Sie darauf, eine Brücke zu bauen, und ich kann sie Ihnen in 3 Minuten in die Luft sprengen. Was hat das für einen Sinn, Material und Zeit zu vergeuden? Wirklich lächerlich heutzutage. Hören Sie auf damit. Warum nur heult der Hund? Wie schwül es ist. Aus irgendeinem Grunde heulen die Hunde. Wissen Sie, ich habe 2 Monate im Labor verbracht. Heute bin ich das erste Mal an die Luft gegangen. Deshalb bin ich so seltsam und fange an, die einfachsten Wörter zu vergessen. Ich stelle mir bloß die Gesichter in Europa vor. Adam Nikolajewitsch, denken Sie daran, dass es Krieg geben kann? Natürlich denke ich daran. Krieg ist durchaus möglich, weil die kapitalistische Welt durchdrängt ist von Hass gegen uns. Die kapitalistische Welt mit Hass gegen die sozialistische Welt und die sozialistische mit Hass gegen die kapitalistische. Lieber Brückenbauer. Und die Formel für Chloroform ist CHCl3. Es wird Krieg geben, weil es heute schwül ist. Weil man jeden Tag in der Straßenbahn zu mir sagt, schau nur, der hat einen Hut auf. Es wird Krieg geben, weil sich einem bei der Zeitungslektüre die Haare sträuben und man glaubt, einen Albtraum zu haben. Da steht, der Kapitalismus muss unbedingt ausgerottet werden, ja? Und dort, irgendwo in der Ferne, jenseits der Grenzen, was geht dort vor? Dort steht in der Zeitung, der Kommunismus muss vernichtet werden. Ein Albtraum! Ein Neger ist auf dem elektrischen Stuhl getötet worden. Ganz woanders, weiß der Teufel wo, in der Provinz Bombay, hat irgendjemand den Telegrafendraht durchgeschnitten. In Südafrika wurde hingerichtet, in Spanien geschossen, geschossen auch in Berlin. Morgen wird man in Pennsylvania schießen. Ein Traum ist das. Und Mädchen mit Gewehren. Mädchen gehen in meiner Straße unter den Fenstern entlang und singen »Schieß, Gewehrchen, schieß, schone nicht die Bourgeoisie«. Jeden Tag. Unter dem Kessel brennt die Flamme. Bläschen tanzen auf dem Wasser. Wer wird so verblendet sein, zu glauben, dass es nicht bald kocht? Sie sind gegen dieses Lied? Ich bin überhaupt gegen Gesang auf den Straßen. Sie vergessen jedoch, Professor Jefrosimow, dass die Sowjetunion eine große Idee auf ihrer Seite hat. Gut möglich, dass es eine große Idee ist. Die Sache ist nur die, dass es auf der Welt Leute mit einer anderen Idee gibt. Und die besteht darin, uns mitsamt unseren Ideen zu vernichten. Na, das werden wir sehen. Ich befürchte sehr, dass es viel nicht einmal mehr gelingen wird, irgendetwas zu sehen. Alles liegt in den Händen der alten Herren. Welche alte Herren? Akkurate alte Herren, die mit Zylindern daherkommen. Im Grunde genommen ist es den alten Herren gleich, um welche Idee es gerade geht. Mit Ausnahme einer einzigen, dass die Haushälterin ihnen rechtzeitig den Kaffee bringt. Sie sind nicht wählerisch. Einer von ihnen, wissen Sie, saß im Laboratorium und beschäftigte sich, von nichts als knabenhafter Wissbegier geleitet, mit purem Unsinn. Mischte im Kolben irgendwelches Zeug. So etwas wie dieses Chloroform, Adam Nikolajewitsch, Schwefelsäure und ähnliches. Und fing an, das Ganze zu erhitzen, um zu sehen, was dabei herauskommen würde. Herausgekommen ist dabei, dass noch ehe er seinen Kaffee austrinken konnte, Tausende von Menschen sich fein säuberlich nebeneinander auf die Felder legten, blau wie Pflaumen wurden. Und dann hat man sie alle mit dem Lastwagen in die Grube gefahren. Aber das Interessanteste daran ist, Adam, dass es junge Leute waren, die entschieden keine Schuld an irgendwelchen Ideen hatten. Ich fürchte mich vor Ideen. Jede von ihnen für sich gesehen ist gut. Aber nur bis zu dem Zeitpunkt, wo ein alter Trottel von Professor sie mit seinem Wissen technisch ausrüstet. Göttlich ist die Idee, reiner Nektar. Aber wenn die Wissenschaft dazukommt, wird Arsen draus. Ich habe Angst. Sie werden dich noch vergiften, mein Adam. Keine Angst, Eva, keine Angst. Ich setze eine Gasmaske auf. Und dann werden wir Ihnen zeigen, was eine Harke ist. Ebenso gut können Sie sich auch den Hut vors Gesicht ziehen. Einen Denkzettel werden wir Ihnen erteilen. Eine ganz schöne Abfuhr. Das wird ein Ding, Eva, ein Überding. Oh, lieber Ingenieur. Es gibt nur ein schreckliches Wort, und das ist das Wort über. Ich kann mir einen Menschen vorstellen, sogar einen Helden, einen Idioten in seinem Zimmer. Aber einen Überidioten. Wie sieht er aus? Wie trinkt er Tee? Welches Verbrechen begeht er? Ein Überheld. Da komme ich nicht mehr mit, da verblasst die Fantasie. Das ganze Problem besteht darin, wonach es riechen wird. Wie sehr sich der Alte auch abgemüht hat, immer roch es nach irgendetwas. Bald nach Senf, bald nach Mandeln oder faulem Kohl. Und schließlich fing es an, lieblich nach Geranie zu duften. Ein unheilschwangerer Geruch war das, Freunde. Aber noch nicht über. Über wird es sein, wenn es im Laboratorium nach nichts mehr riecht. Nicht mehr knallt. Und schnell wirkt. Dann wird der Alte ein schwarzes Kreuzchen auf das Reagenzglas machen, um ja nichts zu verwechseln, und sagen, ich habe getan, was ich konnte. Der Rest ist eure Sache. Ideen, tretet in den Wettstreit. Also, Adam Nikolajewitsch, es riecht bereits nach nichts mehr. Explodiert nicht. Und wirkt schnell. Ich möchte nicht sterben. Was kann man denn tun? In die Erde, hinab. Urgebärerin Eva, hinab in die Unterwelt. Statt Brücken zu bauen, grabt eine unterirdische Stadt und flieht dorthin. Ich möchte auch das nicht. Adam, lass uns rasch in den Süden fahren. Ach, mein Kind. Jetzt habe ich Ihnen die Stimmung verdorben, nicht wahr? Nun, beruhigen Sie sich. Vergessen Sie alles, was ich gesagt habe. Es wird keinen Krieg geben. Schließlich und endlich wird sich derjenige finden, der sagt, wenn man schon den Ideenstrom, der übrigens auch Adam Nikolajewitsch in seinen Bann zieht, nicht eindämmen kann, so muss man den alten Herren das Handwerk legen. Aber mit Gasmasken ist ihnen nicht beizukommen. Da braucht es etwas Radikales. Sehen Sie, wenn ich meine Finger so aneinander halte. So ungefähr. Das entspricht einer Zelle des menschlichen Körpers. Jetzt schiebe ich sie aufeinander zu. Sehen Sie? Presse meine Finger eng zusammen. Was ist geschehen? Die gleiche Zelle wie vorhin, nur dass die Zwischenräume zwischen den Zellteilchen jetzt verschwunden sind. Und eben durch solche Spalte konnte das Gift der Alten eindringen. Unverständlich? Immer mit der Ruhe. Fahren Sie nur in den Süden. Meinen Segen haben Sie, Adam und Eva. Angenommen, irgendjemand hat diese Methode, die Finger so zusammenzulegen, herausgefunden. Dann, Adam Nikolajewitsch, wird es keinen chemischen Krieg mehr geben und folglich überhaupt keinen Krieg mehr. Hier stellt sich nur die Frage, wem eine solche Erfindung anvertrauen? Eine ausgesprochen einfache Frage, Professor. Eine solche Erfindung muss unverzüglich dem revolutionären Militärrat der Republik übergeben werden. Ah, Daragan. Macht euch bekannt. Andrei Daragan. Ich kenne den Professor. Sehr angenehm. Wirklich angenehm, dass es in der Republik der Werktätigen solche kolossalen wissenschaftlichen Geister gibt wie Sie, Professor. Ich danke Ihnen. Und womit geruhen Sie sich zu beschäftigen? Nun, womit schon. Ich diene der Republik in der Funktion des Kommandeurs einer Jagdstaffel. Ach so, ach so. Professor, Sie sagten gerade, dass eine gewisse Erfindung, die den chemischen Krieg ausschließt, möglich sei. Ja, durchaus. Verblüffend. Sie fragten sogar, wo man sie abgeben sollte. Ja, das ist eine überaus quälende Frage. Ich meine, um die Menschheit vor Unheil zu schützen, müsste man eine solche Erfindung allen Ländern gleichzeitig zukommen lassen. Wie? Allen Ländern? Professor, was reden Sie da? Kapitalistischen Ländern eine Erfindung von so außerordentlicher militärischer Wichtigkeit überlassen? Entschuldigen Sie, Professor, aber ich würde Ihnen nicht raten, das irgendwo laut zu sagen, ehrlich gesagt. Merkwürdiger Apparat, den Sie da haben. Merkwürdig. Im Übrigen ist das natürlich eine schwierige Frage. Handelt es sich eigentlich um eine einfache Erfindung? Ich denke, dass sie einfach sein wird. Verhältnismäßig. Hallo, Genossen. Seid gegrüßt. Da bin auch ich. Eva, küsst die Hand. Macht euch bekannt. Pavel Ponchik Nepabieda, Literat. Ihr Frau Simov. Setzen wir uns doch. Freunde, ihr könnt mir gratulieren. Es gibt eine große literarische Neuigkeit in der Stadt. Welche? Mein Roman ist zum Druck angenommen. 22 Druckbögen. So sieht es aus. Lies vor. Wir essen doch gleich. Na, man kann doch auch während des Essens lesen. Wo wohnen Sie eigentlich, Professor? Ich wohne... Nun, mit einem Wort... Nummer 16. Ein braunes Haus. Sie sind gerade erst umgezogen. Aber nein, das dritte Jahr wohne ich dort. Verstehen Sie, ich habe den Straßennamen vergessen. Das kann jedem passieren. Na los, den Roman, den Roman. Vielleicht langweilt es euch auch. Nein, nein, wir wollen ihn hören. Schießen Sie los. Rote Saat, Roman, Kapitel 1. Dort, wo einst den kargen Boden durchfurchten die fahlen Gesichter der Leibeigenen des Fürsten Bajatinski, waren jetzt die frischen Wangen der Kolchosbäuerinnen zu sehen. Ach, wann ja, erklang es am Feldrhein. Bitte tausendmal um Vergebung. Nur eine Frage. Hat das nicht gestern in der Abendzeitung gestanden? In welcher Abendzeitung? Ich lese ein Manuskript. Verzeihen Sie... Da? So ein Lump, was? Wer? Marien Roschtschin. Hört einmal zu. Dort, wo einst magere Felder von den hungrigen Leibeigenen des Grafen Scheremetjew bearbeitet wurden, ach, der Spitzbube, arbeiten jetzt Kolchosbäuerinnen mit roten Kopftüchern. Jegorka, rief es am Ackerrand. Der Hundesohn. Abgeschrieben? Na, wie hätte er abschreiben können? Nein, nein. Wir sind mit einer Brigade auf die Kolchose gefahren und er ist wie ein Schatten hinter mir her durch die Kolchose getrabt. Wir haben ein und dieselben Bilder gesehen. Und wem gehörte das Gut? Scheremetjew oder Barjatinski? Es gehörte dann Dukow Korsakow. Was soll's? Jetzt liegt es beim Publikum zu klären, wem von beiden diese Bilder besser gelungen sind. So, so. Wem die Bilder besser gelungen sind? Einem bloßen Schönfärber und Mitläufer? Einem reaktionären Grafomanen? Oder etwa einem Pawel Ponchik Nepabieda? Apollon Akimowitsch persönlich hat mir in Moskau gesagt, alle Achtung, ein starker Roman. Und wer ist dieser Apollon Akimowitsch? Also sowas. So, vielleicht weiß der Bürger auch nicht, wer Saveli Saveljewitsch ist. Vielleicht hat er Krieg und Frieden nicht gelesen. Im Hauptzensurrat ist er nie gewesen, aber kritisiert. Pawel Alexandrowitsch. Genossen, ein Gläschen Wodka. Ja? Am Apparat. Ja? Ein Wagen ist schon losgefahren. Ja. Sofort. Was ist denn das für ein aufgeblasener Patron da drin? Unser berühmter Chemiker Jefrosimow. Ja, wohl in der Teufel. Von Chemie versteht er ja vielleicht Hören was. Hören Sie mir zu, Ponchik Nepobjeda. Ich fahre jetzt unverzüglich zum Flugplatz. Sie aber werden Folgendes tun. Erst sagen Sie Adam, dass der Professor auf gar keinen Fall von hier weggehen darf. Dann machen Sie sich unverzüglich auf den Weg, ohne irgendwo anzurufen. Und melden, dass Professor Jefrosimow nach meinem Dafürhalten eine Erfindung von äußerst wichtiger militärischer Bedeutung gemacht hat. Dass er diese Erfindung in Form eines Fotoapparates bei sich trägt. Dass er hier ist. Sagen Sie, ich hätte den Verdacht, er sei psychisch gestört und könne in Bezug auf das Ausland die schlimmsten Dinge anrichten. Man soll also sofort herkommen und alles überprüfen. Das wär's. Ponchik Nepobjeda, wenn der Professor mit dem Apparat von hier weggeht, werden Sie sich wegen Staatsverrat zu verantworten haben. Genosse Daragan, aber ich bitte Sie! Ich bitte Sie nicht! Ich fahre! Adam. Was ist? Hör zu, Adam. Du musst Maßnahmen ergreifen, damit dieser Teufelschemiker nicht weggeht mit seinem Apparat, bevor ich zurückkomme. Was soll das heißen? Daragan und ich, wir haben soeben herausbekommen, dass er eine staatliche militärische Erfindung bei sich hat. Den Apparat. Den Fotoapparat? Schöner Fotoapparat zum Teufel. Aha. Ich komme nicht allein zurück. Und denk dran, die Verantwortung trägst du. Wo ist Daragan? Weiß ich nicht. Was für ein versauter Abend. Und wo sind Ponchik und Daragan? Einkaufen gegangen. Komische Käuze sind mir das. Wir haben doch alles da. Sie kommen gleich wieder. Mein Gott, Jacques! Ach, ich Dummkopf, da habe ich doch vergessen, Jacques aufzunehmen. Als Ersten. Herrgott, das ist doch geradezu eine Verfinsterung des Verstandes. Aber es kann doch nicht sein, dass alles so plötzlich und in dieser Minute zusammenstürzt. Ach, Ach. Hältst du ihn für normal? Ich halte ihn für völlig normal. Läuft der Faust noch? Augenblick. Er läuft noch. Wozu muss der Physiologe Buslow auch in den Faust gehen? Mein lieber Alexander Ippolitowitsch, was ist denn geschehen? Hören Sie auf, sich so zu beunruhigen. Trinken Sie ein wenig Wein. Warten Sie. Hören Sie. Schon wieder. Was? Der Hund? Die Ziehharmonika macht ihn verrückt. Nein. Sie heulen heute schon den ganzen Tag. Wenn Sie wüssten, wie mich das beunruhigt. Ich schwanke zwischen zwei Wünschen. Auf Buslow warten oder ihn aufgeben und zu Jacques laufen. Wer ist dieser Jacques? Ach, wenn Jacques nicht wäre, wäre ich ganz allein in dieser Welt. Weil man das Weib, das meine Hemdenbügel nicht mitzählen kann. Jacques bringt Licht in mein Leben. Jacques, das ist mein Hund. Da sehe ich vier Burschen, die tragen ein Hundejunges und lachen. Es stellt sich heraus, sie wollen es aufhängen. Und da habe ich ihnen 12 Rubel gezahlt, damit sie den jungen Hund nicht aufhängen. Jetzt ist er erwachsen und ich werde mich nie mehr von ihm trennen. An ungiftigen Tagen sitzt er bei mir im Labor und sieht zu, wie ich arbeite. Wozu soll man einen Hund aufhängen? Alexander Ippolitowitsch, Sie müssen unbedingt heiraten. Um keinen Preis der Welt werde ich heiraten, bis ich nicht weiß, wozu Hunde da sind. Was also soll ich letzten Endes tun? Sagen Sie es mir. Auf Buslow warten oder zu Jacques laufen? Lieber Alexander Ippolitowitsch, Sie sind einfach nervlich überreizt. Natürlich warten Sie, bis Buslow kommt, plaudern ein wenig mit ihm und dann gehen Sie ruhig nach Hause und legen sich schlafen. Hallo, Adam. Wir haben von deiner Eheschließung gehört. Und da haben wir beschlossen, dich zu überraschen. Um euch zu gratulieren. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Treten Sie ein. Mach uns mit deiner Frau bekannt. Hier, das ist Eva. Gunnar, ein Freund von Adam. Wahrscheinlich hat er kein einziges Mal von mir erzählt. Nein, kein Sternzwort. Der Halunke. Naja, das ist mein Vetter. Ebenfalls Gunnar. Und Claudia haben wir noch mitgebracht. Sie ist einfach eine gelehrte Frau. Ärztin. Psychiater. Ja, also, Sie sind den ungebetenen Gästen doch nicht böse. Nein, weshalb sollte ich? Anja! Ist noch Geschirr in der Küche? Keinerlei Umstände. Mein Vetter Gunnar ist für die Versorgung verantwortlich. Das ist vollkommen unnötig. Wir haben alles. Gott, was für eine Hitze. Adam, stell doch bitte den Professor... Alexander Ippolitowitsch? Aber ich bitte Sie, wir sind gute Bekannte. Verzeihung. Ehrlich gesagt, ich bin etwas zerstreut. Ich erkenne Sie nicht. Aber das kann doch... Lassen Sie, Gunnar. Im August schwimmt einem das Gehirn förmlich weg. Bei dieser Hitze erkennt man den leiblichen Bruder nicht wieder. Ach, dieser August. Verzeihen Sie, es ist doch jetzt nicht August. Wie kommen Sie darauf? Welchen Monat haben wir denn Ihrer Meinung nach? Auf jeden Fall nicht August, sondern dieser... Wie heißt... Mai ist es bei uns in der Sowjetunion, Alexander Ippolitowitsch. Mai, genau wie voriges Jahr. Auf der Datscha, bei der Witwe Maria Pawlowna Offizierskaja. Sie gingen immer mit Jacques zum Baden und ich habe Ihren Jacques sogar einmal fotografiert. So ein Zufall. Völlig richtig. Maria Petrovna. Ach du Fotograf. Offenbar bist du keine sehr bemerkenswerte Persönlichkeit. Schau lieber, was der Professor für einen ausgezeichneten Apparat hat. Anja, denken Sie an das Geschirr? Das ist doch kein Fotoapparat. Doch, ein ausländischer. Das Geschirr, Anja! Erzähl mir nicht, das ist ein Fotoapparat. Und ich sage, das ist keiner. Ein Fotoapparat, wetten? 15 Rubel. Geht. Nun, Professor, was ist das für ein Apparat? Ein Fotoapparat? Sehen Sie, Bürger, das ist kein Fotoapparat. Hopp, 15 Rubel her, das hast du davon. Ach, ich wollte das Geschirr bringen, aber mir ist so schlecht. So schlecht. Oh. Der Apparat. Da. Oh. Nimm ihn doch. Oh. Verloren. Ich. Oh. Was ist das? Was ist mit ihm? Hey, was ist denn? Gulla! Gulla! Claudia! Anja! Oh, meine Vorahnung. Jacques? Jacques! So ein Apparat ist das also. Sie haben sie umgebracht. Hilfe! Zur Hilfe! Ergreift diesen Mann mit dem Apparat! Adam! Adam! Eva, halten Sie doch mir diese Bestie vom Leibe! Adam, was ist denn das? Ergreift ihn! Ergreift ihn! Zur Hilfe! Wahnwitziger! Verstehen Sie doch endlich! Adam, sieh aus dem Fenster! Da liegen Kinder. Erklären Sie, was das zu bedeuten hat. Das ist Gewehrchenschieß. Das ist so ein Krieg. Was? Was? Ich kann nichts hören! Das ist so ein Krieg. Und sie sind tot? Alle? Ja. Gas. Sonnengas. Adam, rette mich! In den Keller! In den Keller! Retten wir uns! Wo willst du hin? Eva! Eva! Bleib stehen! Bleib stehen! Laufen Sie nicht weg! Laufen Sie dort nicht weg! Ihnen droht keine Gefahr mehr! Begreifen Sie doch endlich, dass dieser Apparat vor Gas schützt! Ich habe die Entdeckung gemacht! Ich! Jefrau Simow! Sie sind gerettet! Halten Sie Ihre Frau fest! Sonst verliert sie noch den Verstand! Ich habe Angst vor Toten! Angst vor Toten! Tot. Auch die Kinder. Kinder? Sie wären groß geworden und auf Ideen verfallen. Auf welche? Ein Hundejunges aufzuhängen? Und du, mein Freund, Jacques, welche Idee hast du gehabt? Außer der einen, niemandem Böses zu tun, mir zu Füßen zu liegen, mir in die Augen zu schauen und dich satt zu fressen. Weshalb sollte man denn einen Hund aufhängen? Thank you. vor allem rauchen. Erstmal rauchen. Streichhölzer. Aber wo? Dort. Kaufhaus, ja. Gigantische Scheiben rausgeschlagen. Schaufenstern. Gewaltig. Himmel und Hölle. Morgensonne. Feuerschein. Was zu rauchen habe ich ja noch. Aber Streichhölzer. Streichhölzer. Vorwärts. Durch die Schaden, also. Menge. Weiß nicht kaum, dass man noch was sieht. Mann. Mitten im Geschäft. Die Wagenführerin. Tot. In der Jacke vielleicht. Nein. Nichts. Streichhölzer. Tote Frau, die sich über den Ladentisch beugt. Wird nichts haben. Toter. Am Eingang im Stehen gestorben. Könnte umfallen. Streichhölzer. Streichhölzer. Aber mehr Tote gibt's nicht. Wahrscheinlich ist die Kundschaft in Panik aus den Hallen gestürzt und die Menschen sind auf der Straße gestorben. Der ganze Boden ist mit zerdrückten Einkäufen übersät. Oh! Als wäre ich gestolpert. Was ist denn das? Ein toter Verkäufer mit einem Hemd in der Hand. Mal sehen, mal sehen. Nein, auch nicht. Hast Streit mit einer Kundin gehabt? Was? Womöglich hast du Kinder? Na, schon gut, macht auch nichts mehr. Ah, halt, in der Tasche. In dieser Tasche. Streichhölzer. Oh, danke, mein Freund. Jetzt auf die Treppe setzen und rauchen. Genossen! Ist hier jemand? Zu mir! Zu mir! Ein Lebender! Ein Lebender! Männer! Komm zurück! Adam, der erste Überlebende, ist aufgetaucht! Ein Flieger! Man wird Ihnen gleich helfen. Sind Sie verwundet? Zurück, sonst schieße ich! Befinde ich mich hier? In einem Kaufhaus. Nehmen Sie Papier und Bleistift. Habe ich nicht, nein. Teufel, ist denn hier niemand außer einer Putzfrau, die nicht lesen und schreiben kann? Sehen Sie denn nicht? Dummes Weib, ich bin blind. Ich bin auf den Rücken gefallen, ich sehe die Welt nicht. Daran kann. Schreiben Sie. Ich melde, wir haben die Luftabwehr durchbrochen. Unsere Bomber kamen durch. Aber außer mir sind alle von unserer Staffel draufgegangen. Zusammen mit den Maschinen. Weiter. Die Stadt wurde in Brand gesteckt. Und das faschistische Wespennest steht in Flammen. In Flammen. Ich aber, Daragan, verseucht mit einer Chemikalie, stürzte auf die Erde. Daragan? Sie sind Daragan? Ich bin Junggeselle. Meine Pension gebe ich dem Staat, denn ich bin alleinstehend. Den Eva. Orden bitte ich, in den Sarg zu legen. Ich bin Eva, Sie kennen mich. Rufen Sie irgendjemand? Ich bin Eva. Oder bin ich Ihnen geschaukelt? Halten Sie aus. Ich erinnere mich an nichts, ich erkenne niemanden. Lassen Sie doch wenigstens den Anzug ausziehen, Sie sind voller Blut. Zurück! Ich bin gefährlich verseucht. vergiftet. Ich sterbe. Ich brenne innerlich. Ich stehe in Flammen. Im Namen der Barmherzigkeit erschießt mich. Ich kann die Qual nicht länger ertragen. Da sind sie! Da sind sie! Was für ein Glück! Adam, hierher! Hierher, hier ist ein lebender Mensch! Gerechter Gott! Alexander Ippolitowitsch, das ist Daragan! Er ist mit seiner Maschine abgestürzt! Alle zurück! Zurück! Todesgefahr, ich bin voller Tau! Mit welchem Gas wurden Sie verseucht? Mit welchem? Genosse, ich melde. Ich sah Rauchsäulen, es waren unzählige. Den Apparat, Alexander Ippolitowitsch, den Apparat, er stirbt! Ich kann wieder sehen! Ich verstehe nicht, wie das geschehen konnte. Wer seid ihr? Eva? Alexander Ippolitowitsch, lieber, liebster, großer, wunderbarer, fliederfarbener Mensch, lass mich deine Augen küssen, lass sie mich abküssen, deine Augen. Wie klug er ist, dieser Kopf. Gib mir noch einen Vergifteten, noch einen. Gib mir Vergiftete, Vergiftete. Nein, die sind verloren. Zu spät. Jacques wird auch tot sein. Was haben Sie denn? Immer mit der Ruhe. Ja. Ja, danke. Sie haben recht. Führt mich zum Stab. Ich brauche ein Flugzeug. Hey, Genossen! Hey, ein Flugzeug für den Kommandeur! Daragan, in der Stadt ist niemand außer uns. Es ist so, Daragan. In der Stadt ist kein einziger Mensch mehr. In der Stadt gibt es 2 Millionen Einwohner! 2 Millionen! Einfach weg! Fabriken? Kinder? Man dachte, die Sowjets wären Mäuse. Wie Mäuse auf dem Felde. Ihr Lieben, sind wir denn von gestern? Schaut uns das Strohloch aus den Schuhen, was? Pass mal auf, was ich hier habe. Na? Scheint eine Bonbonniere, wie? Ist aber eine Bombe. Ohne Befehl des revolutionären Militärrats darf sie nicht geworfen werden. Ich gebe den Befehl. Aufschrauben und werfen. Adam, Adam, halt ihn fest! Daragan. Daragan. Ruhig. Ganz ruhig. Legen Sie sich hin. Decken Sie sich zu. Warum brennt die Stadt? Die Straßenbahnen fuhren noch eine Stunde, zerquetschten sich gegenseitig. Und Automobile mit toten Fahrern, Benzin brannte. Gestern Abend, kaum waren sie fort, kam das Gas und hat alle erdrosselt. Übrig geblieben sind Eva, ihr Adam und ich. Wie seid ihr am Leben geblieben? Der Professor hat uns mit einem Strahl durchleuchtet, der den Organismus unempfindlich gegen jegliches Gas macht. Staatsverräter. Was fällt Ihnen ein? Daragan! Gib den Revolver her, Adam. Nein. Dann die Bombe. Verantworten Sie sich, Professor Jefrosimow. Warum wurde Ihr Apparat nicht rechtzeitig dem Staat übergeben? Ich verstehe die Frage nicht. Was heißt rechtzeitig? Antworten! Adam, tu doch was! Das erlaube ich nicht. Ich befehle, die Bombe wegzulegen. Wer bist du denn, mir irgendetwas zu verbieten? Ich bin der erste Mensch, der in der Stadt überlebt hat. Parteimitglied Adam Krasowski. Ich habe die Macht in der Stadt übernommen. Ich verbiete, dass man über Jefrosimow herfällt. Und Sie, Professor, sagen Sie ihm alles, damit er sich beruhigt. Die Entdeckung habe ich am 1. Mai gemacht. Eine tierische Zelle nahm nach der Bestrahlung überhaupt keine giftigen Stoffe mehr auf. Das bedeutete, ein Lebewesen konnte, selbst wenn der Organismus schon verseucht war, gerettet werden, falls es nur noch nicht tot war. Da wurde mir klar, dass es keinen Gaskrieg mehr geben wird. Ich durchleuchtete mich. Aber erst am 15. morgens brachte mir der Meister das Kästchen, in welches ich die Glasbehälter mit der Permanganatlösung und den polarisierten Strahl montierte. Ich bin dann auf die Straße gegangen und gegen Abend war ich bei Adam. Eine Stunde nach meiner Ankunft wurde die Stadt vergiftet. Nur wir drei, wie gesagt, überlebten. Und Sie jetzt? Wie konnte das nur geschehen? Wir sind doch auf Ihr Geschwader gestoßen und haben es aufgelöst. Organ, die waren es nicht. Andere flogen höher in der Stratosphäre. Und Moskau? Moskau schweigt. Wir hören nur Musikfetzen und abgehackte Wörter in verschiedenen Sprachen. In allen Ländern wird gekämpft. Es ist wie der Tod, der in Fetzen um die Welt fliegt und mal in unbekannten Sprachen ruft, mal wie Musik klingt. Bei Sonnenaufgang haben wir 50 Kilometer mit dem Auto zurückgelegt und nur Leichen und Splitter einer gläsernen Bombe gesehen. Hier Frau Simow sagt, dass sie Pestbazillen enthält. Gut. Ich will nichts weiter hören. Möge Adam verfügen. Ich werde ihm gehorchen. Eva, hilf mir, ihn hochzuheben. Ja. Wohin? In die Wälder. Benzin holen. Und nach Flugzeugen suchen. Einverstanden. Fahren wir. Vielleicht können wir uns zum Flugplatz durchschlagen. Danach kehren wir hier zurück, um ein paar Kleinigkeiten mitzunehmen. Und dann nichts wie weg. Sonst kommen wir hier überhaupt nicht mehr heraus.